fast bis Afrika. Zuerst geht es bergauf bis an den Brenner. In ein paar Tagen sind wir da. Immer rein in die Pedale und die Augen auf. An der Kreuzung Bremsbereitschaft und nicht zu viel Tempo drauf. Immer rein in die Pedale. Zum Glück sind wir zu dritt. Und es passt jeder auf, dass dem anderen nicht. Ich fahre ab und zu tief unter Wasser und nehme dann den Schnorchel in.